Statt ein Parlamentspoet braucht's hier ein Parlamentsmoet. Genommen von den Reichen, eingeschenkt den Armen als Zeichen. Dann Wohnung für alle, Grundeinkommen, Grenzen auf und Bleiberecht, dazu Kaviar vom Hecht stör.